sich der blutige Krieg in Tschetschenien, Protesten, Krawallen und zerstörten Häusern, nationalistischen Rechtspartei, Höhe der Arbeitslosenhilfe richtet sich. Impressum, der linke Medienspiegel auf Radio Korax. Im linken Medienspiegel im März wollen wir uns anlässlich des dritten Jahrestages des GAUs in Fukushima zuerst befassen mit einem Bericht der IPPNW, der Internationalen Organisation der Ärzte gegen den Atomkrieg, zu einer Untersuchung der UNO zu den Folgen, den gesundheitlichen Folgen von Fukushima für die Menschen in der Region. Dann wollen wir ein Interview und eine Vorstellung seines neuen Buches von Alexander Neureuther euch zu Gehör bringen. Dieser war letztes Jahr in Japan und in Fukushima und hat ein Buch herausgegeben mit dem Namen 360 Grad Fukushima. Dann wollen wir schauen, wie das Vorhandensein von AKWs bei Krisen, bei Regierungsumstürzen, bei Bürgerkriegen zu einem großen Problem werden kann. Und hier nennen wir beispielhaft einen Artikel von Telepolis über die Ukraine Evir abschließend betrachten. Wie sieht es mit der Energiewende aus? Einerseits hier in der BRD und andererseits in Dänemark. Ja, das ist das, was wir zum dritten Jahrestag des GAUs in Fukushima euch berichten wollen. Im Folgenden wollen wir euch einen Artikel vorstellen aus dem Februar-Newsletter der IPPNW, also der Internationalen Vereinigung der Ärzte gegen den Atomkrieg. Und dieser befasst sich mit einer im Oktober veröffentlichten Untersuchung der Vereinten Nationen zur Untersuchung der Auswirkungen der atomaren Strahlung und stellt diese Untersuchung der Vereinten Nationen zu den Auswirkungen von Fukushima Frage, beziehungsweise stellt dar, welche Ungereimtheiten es gibt. Und dieser Artikel heißt Vertuschung und Verharmlosung. Im Oktober 2013 hat der Wissenschaftliche Ausschuss der Vereinten Nationen zur Untersuchung der Auswirkungen der atomaren Strahlung, ANSCIR, seinen Bericht zur Atomkatastrophe von Fukushima veröffentlicht. Die Autoren behaupten darin, dass kein erkennbarer Anstieg von Krebserkrankungen in der betroffenen Bevölkerung zu erwarten sei, der mit der Strahlenexposition in Verbindung gebracht werden kann. Die IPPNW kritisiert diesen Bericht als Versuch einer Vertuschung der gesundheitlichen Folgen der Atomkatastrophe. Mit diesem verharmlosenden Satz versucht das ANSCIR-Komitee, die Nöte und Sorgen der Menschen in den kontaminierten Gemeinden wegzuwischen. Die Tatsache, dass eine Krebserkrankung keine Herkunftsbezeichnung trägt und sich nie eindeutig auf eine einzelne Ursache zurückführen lässt, wird von der Atomindustrie und auch von ANSCIR genutzt, um jegliche Kausalität abzustreiten. Eine Taktik, wie man sie von der Tabakindustrie oder der Asbestwirtschaft kennt. Die Dosisberechnungen der betroffenen Bevölkerung im Bericht beruhen maßgeblich auf Nahrungsmittelproben der Internationalen Atomenergieorganisation IAEO. Diese Organisation wurde mit dem Ziel gegründet, weltweit die Nutzung der Atomenergie zu befördern. Unliebsame Nahrungsmittelstichproben werden zugunsten der niedrigen Angaben der IAEO ignoriert. Zur Schätzung des Gesamtausstoßes von Radioaktivität ziehen die Autoren Studien der japanischen Atomenergiebehörde heran, statt die deutlich höheren Berechnungen unabhängiger Institute zu berücksichtigen. Die Strahlendosen der Kraftwerksarbeiter wurden gar direkt von der umstrittenen Betreiberfirma TEPCO übernommen, die die Katastrophe maßgeblich verschuldet hat. Die Vielzahl an Berichten über Manipulationen und Ungereimtheiten dieser Messwerte übersehen die Autoren wohlwollend. All das ist nicht verwunderlich. Anskier war bereits in der Vergangenheit durch eine unangemessene Nähe zur Atomindustrie aufgefallen. So wurde beispielsweise in der Bewertung des Supergaus von Tschernobyl entgegen vorliegender Forschungsergebnisse behauptet, dass als einzige gesundheitliche Folge 54 Fälle von Schilddrüsenkrebs aufgetreten seien. Alle gesundheitlichen Folgen für die Liquidatoren, die betroffene Bevölkerung in den stark verstrahlten Gebieten und für die Menschen in Europa, die dem radioaktiven Fallout ausgesetzt waren, wurden geflissentlich ignoriert. Auch in der Aufarbeitung von Fukushima werden die betroffenen Gebiete außerhalb der Präfektur Fukushima nicht berücksichtigt und somit das Ausmaß der Folgen kleingerechnet. Mit dem Anskier-Bericht versuchen die Atomstaaten einen schnellen Schlussstrich unter die Debatte um Fukushima zu ziehen. Dabei muss auch den Autoren des Berichts klar sein, dass die Atomkatastrophe von Fukushima noch lange nicht vorbei ist. Täglich fließen hunderte Tonnen an radioaktivem Müll ins Meer. Die Dekontamination ist ins Stocken geraten. Die gefährliche Bergung des radioaktiven Materials aus den havarierten Kraftwerksblöcken wird noch mehrere Jahrzehnte dauern. Das freigesetzte Cäsium-137 hat eine Halbwertszeit von rund 30 Jahren. Nach gerade einmal 3 Jahren eine abschließende Aussage über Langzeitfolgen einer Atomkatastrophe treffen zu wollen, ist nicht nur unwissenschaftlich, es ist auch zynisch. Die Menschen in den betroffenen Gebieten brauchen seriöse Informationen, Aufklärung und Unterstützung, nicht falsche Hoffnungen. Weiter werden wir beim Thema Fukushima bleiben, bei dem GAU und wie sich das Leben in Japan und insbesondere in der Region Fukushima verändert hat. Und hierzu hat Alexander Neureuther ein Buch, eine Fotoreportage herausgebracht. Er selber lebt in Gato, das ist im Wendland, direkt eine Nachbargemeinde von Gorleben. Und hier haben wir 2 Teile dazu. Einmal ein Interview, das wir von Freie Radiosnet übernommen haben, und andererseits einen kurzen Text, den er mit Fotos auf seiner Homepage veröffentlicht hat, zu dem, wie er die Vorgänge um Fukushima in Japan einschätzt. Und ihr werdet zuerst das Interview mit ihm hören und dann einen Teil seiner Bewertung der Ereignisse jetzt 3 Jahre nach dem GAU in Fukushima. Und dieses beides werdet ihr jetzt hören. Das Buch Fukushima 360 Grad ist der Versuch, nicht eine weitere Panikliteratur hinzuzufügen, wo es darum geht, was da genau passiert ist und wie genau die Messwerte sind, sondern ich habe versucht, mit vielen Menschen darüber zu reden, wie hat sich der Alltag, wie hat sich das Leben nach dem Reaktorunfall verändert. Und habe über 88 Gespräche letztendlich geführt und mit ganz verschiedenen Menschen darüber gesprochen, ist das Leben atomgespalten worden letztendlich und was hat sich da im Einzelnen verändert? Das ist so der Ansatz. Es hat sich sehr verändert, ob es die Bauern sind, die nicht mehr auf ihren Farmen wirtschaften können, ob es der Fischer ist, der seinen Fang nicht mehr einholen kann, ob es die Schulkinder sind, die ein Messgerät um den Hals haben. Also es sind teilweise Auswirkungen, die können wir uns gar nicht vorstellen. Wie kamen deine Recherchen in Japan an? War da eine große Offenheit? Endlich kommt jemand und fragt uns mal, oder gab es da Widerstände? Es war zwiegespalten. Zum einen gab es Menschen, die gesagt haben, wir würden gerne allmählich diesen Unfall und diese schrecklichen Folgen vergessen. Mhm. Wir möchten gerne zurück in ein normales Leben, wie wir es vor dem Unfall hatten. Diese Menschen übersehen, es geht nicht. Es gibt kein Zurück. Man kann nicht auf die verstrahlte Farm zurück. Man kann nicht den verstrahlten Fisch fangen, als sei nichts gewesen. Und es gibt eine andere Gruppe, die sagen, die Menschen außerhalb Japans insbesondere, die müssen darüber informiert werden, was hier passiert. Und diese Menschen insbesondere waren sehr, sehr auskunftsbereit, aber auch aus der ersten Gruppe Menschen, die zuerst gesagt haben, ach nee, wir wollen es vergessen, wir wollen es verdrängen. Letztendlich haben wir die auch aufschließen können und sehr, sehr interessante Informationen bekommen. Dieser Anspruch, wieder zurückkehren zu wollen in die Normalität, ist durchaus verständlich. Ich habe in deinem Buch gelesen, dass es da aber auch Ängste gibt, die das begründen, die schon sehr alt sind. Also nach den Atombombenabwürfen gab es auch schon mal so einen Effekt. Es war 1945, kurz nach dem Abwurf der beiden Atombomben auf Nagasaki und auf Hiroshima, als die amerikanischen Besatzungstruppen dann an Land gingen. Japan hatte kapituliert und eine der ersten Amtshandlungen von diesen US-Besatzungstruppen war, den Journalisten und den Ärzten zu verbieten, über die Folgen der Atombombe zu berichten. Das heißt, die Tageszeitungen durften nichts schreiben, die Radiosender durften nichts darüber senden und die Ärzte durften keine Studien anfertigen. Es ging einfach darum, die Atombomben so ein bisschen aus diesem Umkreis der schrecklichen Massenvernichtungsmittel und Massenvernichtungswaffen wegzurücken. Und zum anderen ging es den Amerikanern darum, später Schadenersatzforderungen abzuwenden. Heute ist es ähnlich. Heute sagen die Überlebenden der Atombombe, die es noch vereinzelt gibt, die Presse schweigt ebenfalls wieder und auch die Ärzte sind nicht so engagiert, Studien herauszubringen, in denen Gesundheitseffekte wirklich dargelegt werden. Es wird ein Mindestmaß gemacht, aber es ist wieder so ein mediales Schweigen, ein Nebel über dem Lande und insofern gibt es da sicherlich Gemeinsamkeiten. Gibt es da keinen investigativen Journalismus? Den gibt es schon, aber die haben es sehr, sehr schwer. Es gibt die sogenannten Presseclubs, das heißt, man muss akkreditiert sein, um zu Pressekonferenzen eingeladen zu werden. Das ist noch sehr viel schärfer als bei uns hier in Deutschland. Und wer in Ungnade fällt oder wer kritisch recherchiert gegen ein Unternehmen oder gegenüber einem Ministerium zum Beispiel, der wird teilweise vom Informationsfluss ausgeschlossen. Und insofern überlegt sich ein Journalist doppelt und dreifach, riskiere ich das? Und es gibt zwar inzwischen eine Handvoll kritischer Journalisten, aber die haben es sehr, sehr schwer in Japan, insbesondere auch seitdem dieses neue Geheimhaltungsgesetz in Kraft getreten ist. Gut, dass du das erwähnst. Kannst du da ein bisschen mehr erzählen? Ja, im Dezember letzten Jahres hat das Parlament letztendlich mit großer Mehrheit beschlossen, ein Geheimhaltungsgesetz zu verabschieden. Und darin heißt es, dass unangemessene Recherchemittel im Falle von geheimhaltungswürdigen Informationen mit bis zu 10 Jahren Gefängnis bestraft werden können. Mhm. Es geht nicht explizit um die Atomanlagen, es geht auch um Rüstungsprojekte, die vielleicht dort doch in Japan zu finden sind. Aber letztendlich ist dieses Gesetz so schwammig formuliert, dass viele Menschenrechtler und viele Rechtsvertreter international sagen, das ist eigentlich eine Art Mini-Ermächtigungsgesetz, um unbequeme Journalisten und Menschen, die unbequeme Fragen stellen, zum Schweigen zu bringen. Und interessant ist aber, dass seit diesem Gesetz die Informationen spärlicher fließen aus Japan. Ich selber bekomme nicht mehr die Informationsmenge und Informationstiefe. Also das Gesetz zeigt schon Wirkung. Und gibt es da irgendwelche Untergrundbewegungen, die über Foren im Internet oder andere Kommunikationskanäle tatsächlich was an die Öffentlichkeit bringen oder ist das komplett still geworden? Es gibt noch vereinzelte mutige Leute, die auch verstärkt natürlich die elektronischen Medien nutzen. Das heißt, Blogs oder Internetforen und ähnliche Dinge sind wirklich sehr begehrt, wenn es darum geht, die Informationen weiterzugeben. Aber die Menschen werden wirklich sehr viel, sie sind eingeschüchtert. Also sie werden eher passiv, teilweise lethargisch. Das Fehlen investigativen Journalismus ist, könnte man ja auch gleichsetzen mit quasi Vernichtung von Demokratie. Ist das der Atomstaat, den Robert Jung meinte? Ich glaube, es ist ein großer Schritt in die Richtung getan worden. Und ich erinnere sehr, sehr lebhaft ein Interview mit einer Überlebenden des Atombombenabwurfs auf Hiroshima. Diese Dame sagte, sowohl Atomwaffen als auch Atomreaktoren sind beide mit Geheimhaltung verbunden und dementsprechend mit Unrecht. Und ich sage mal, treffender kann man es eigentlich nicht formulieren. Sowohl, wenn es darum geht, Atombomben zu entwickeln, als auch wenn es darum geht, Störfälle in Atomreaktoren zu vertuschen. In beiden Fällen wird letztendlich die Demokratie und werden Grundrechte ausgehebelt. Ja, ich glaube, Japan geht im Moment in diese Richtung. Ich habe ja durch den Vortrag, den du auch in Lüneburg gegeben hast, erfahren, dass du auch ein Krankenhaus unterstützt dort. Was hat es damit auf sich? In Fukushima sieht es so aus, dass alle 360.000 Kinder und Jugendlichen von staatlichen Stellen, also von Amtsärzten, untersucht werden sollen. Und zwar die Schilddrüsen sollen überprüft werden, ob es da schon Auffälligkeiten gibt. Und jetzt habe ich erfahren müssen, dass aber diese staatlichen Untersuchungen so oberflächlich sind und so wenig auf wirkliche Qualität ausgerichtet sind, dass die eigentlich gar keinen Sinn machen. Und insofern gibt es ein einziges Institut oder eine Klinik, die privat gegründet wird und auch privat finanziert wird, die sich die erforderliche Zeit nimmt und genau hinguckt und sagt, hier ist ein Problem an der Schilddrüse, so müssen wir es behandeln, dann musst du wiederkommen und dich nochmal untersuchen lassen. Und diese Klinik, wie gesagt, ist privat finanziert, weil sie natürlich unangenehme Zahlen inzwischen ans Licht bringt. Über 50% der untersuchten Kinder zum Beispiel haben Schilddrüsenprobleme. Und das ist sicherlich eine Zahl, die die offiziellen Stellen nicht so gerne hören zum Beispiel. Und diese private Klinik unterstütze ich. Spenden von dem Buch, aber auch Spenden, die ich in den Vorträgen einnehme, gehen nach Japan und sorgen dafür, dass möglichst viele Kinder gründlich untersucht werden können. Wo liegt diese Klinik? Die ist in Fukushima City selbst in der Nähe des Bahnhofes. Du hast die auch besucht? Ich war den ganzen Tag dort, durfte auch die Untersuchungen mir ansehen und war Zeuge, wie bei vielen, vielen Kindern leider wirklich Schilddrüsenknoten, Schilddrüsenzysten aufgetreten sind, die zum überwiegenden Teil zu Schilddrüsenkrebs werden. Und es war nicht ganz leicht zu sehen, dass diese Kinder nie wieder ein ganz gesundes Leben führen werden. Ja. Nach dem Interview wollen wir euch jetzt einen Ausschnitt aus dem vorlesen, was auf der Seite von Alexander Neureuther steht. Und das hat den Titel Fukushima, der Nebel des Schweigens über dem Land der aufgehenden Sonne. 3 Wochen habe ich im Mai 2013 in Japan verbracht. Über 4000 Kilometer bin ich durch das Land gereist und habe mehr als 17.000 Fotos machen können, um die beiden großen Atomkatastrophen des Landes, die Atombombe und die Fukushima-Kernschmelzen, zu begreifen. 87 Interviews mit Betroffenen, deren Leben durch die Atomkatastrophe von Fukushima dauerhaft verändert wurde, habe ich geführt. Und eine zentrale Erkenntnis habe ich mitgebracht. In Fukushima läuft seit März 2011 der größte jemals unternommene Versuch zur Auswirkung radioaktiver Strahlung auf Menschen. 1,6 Millionen Menschen, darunter 360.000 Kinder, leben in der Präfektur von Fukushima, häufig ahnungslos, in teilweise so stark kontaminierten Gebieten, dass sie in Tschernobyl für unbewohnbar erklärt und evakuiert worden wären. Und all das geschieht mit Wissen und Unterstützung der Regierung, der WHO und der IAEA. Zentrale Erkenntnisse meiner Recherchen sind: 6 Überlebende der Atombombe von Hiroshima geben uns eine zentrale Botschaft mit auf den Weg. Atomwaffen und Atomkraft sind untrennbar mit Geheimhaltung und Unrecht verbunden. Ein Überlebender der Atombombe und bekannter Strahlenarzt beklagt, dass die jungen Ärzte vollkommen unkritisch an die von der Regierung propagierte Ungefährlichkeit der in Fukushima freigesetzten Strahlung glauben. In der energiehungrigen Metropole Tokio scheinen die Lichter nicht auszugehen, auch wenn von den verbleibenden 50 Atomkraftwerken momentan nur 2 laufen. Nach Meinung der Hauptstädter ist Fukushima weit weg und die 4 durchbrannten Atomreaktoren unter Kontrolle. Nicht nur im ländlichen Bereich, sondern auch in den großen Städten der Präfektur Fukushima ist die Kontamination auf den Straßen und in den Parks und Gärten weiterhin hoch. Das Abkratzen der oberen 15 cm Bodenschicht hat die Strahlung nur kurzfristig absenken können. Wind und Wetter bringen neuen Rollout von den Hügeln und Wäldern in die Städte. Die verantwortlichen Bürokraten, Politiker und TEPCO-Manager haben das Ausmaß der radioaktiven Kontamination weit unterschätzt, nur unzureichende Strahlenmessungen vorgenommen und reagieren nur im Schneckentempo auf die sich immer deutlicher abzeichnenden technischen Herausforderungen der dringend erforderlichen Dekontaminationsarbeiten. Alle 37 von mir überprüften amtlichen Messgeräte, insgesamt sind 3.141 stationäre offizielle Messgeräte aufgestellt, nehmen es mit den Strahlenwerten nicht so ganz genau und zeigen allesamt nur etwa die Hälfte der von meinem geeichten Messgerät festgestellten Strahlenwerte an. Am Straßenrand eines belebten Schulwegs in der Stadt Koriyama messe ich 14,88 Mikrosievert pro Stunde. Vor dem Unfall gab es hier 0,0 Mikrosievert pro Stunde. In Deutschland würde man an einem so hoch verstrahlten Ort einen Strahlenschutzanzug und Atemmaske tragen. Hier laufen die ahnungslosen Kinder in kurzen Hosen und T-Shirts vorbei. Scheinbar planlos wurde das abgetragene, kontaminierte Erdreich in riesigen Plastiksäcken, sogenannten Big Bags, an über 5000 Waldrändern und in einsamen Tälern zwischengelagert. Es gibt keinen Plan, wie die Regierung mit diesem strahlenden Erdreich umzugehen gedenkt. In allen großen Müllverbrennungsanlagen des Landes werden in aller Verschwiegenheit die radioaktiven Trümmer aus Fukushima verbrannt. Ohne besondere Filter, ohne besondere Instruktionen der Mitarbeiter. Die strahlenden Verbrennungsrückstände werden anschließend auf normalen Deponien entsorgt. Die Lebensmittel werden weiterhin nur stichprobenartig radiologisch untersucht und immer mehr kontaminierter Fisch, belasteter Reis und verstrahltes Gemüse landen auf dem Tisch des arglosen Verbrauchers. Häufig sind die Herkunftsetiketten gefälscht oder die Lebensmittel so lange gemischt, bis sie die Grenzwerte knapp unterschreiten. Ein Krankenpfleger, der sich von Januar bis Dezember 2012 in der Atomruine von Fukushima um die verletzten Arbeiter gekümmert hat, berichtet davon, wie Menschen unvertretbar hohen Strahlungen ausgesetzt wurden und unter unmenschlichen Bedingungen bis zur totalen Erschöpfung arbeiten mussten. Eine Pressekonferenz von TEPCO gerät zur Vorlesestunde und zum Monolog. Anstatt ein Gespräch mit den Journalisten zu suchen, liest der Pressesprecher gebetsmühlenartig endlose Zahlenkolonnen mit den neuesten Strahlungstemperatur- und Druckwerten herunter, ohne die Presse über deren wirkliche Bedeutung zu informieren. An allen Gebäuden der Behörden in der Präfektur Fukushima hängen Plakate und Banner, die die Bürger zum Bleiben und zum Durchhalten in der verstrahlten Umwelt motivieren sollen. Einige der Slogans wie Fight for Fukushima erinnern mich an alte DDR-Parolen, mit denen damals die Bevölkerung zum Durchhalten ermuntert wurde. Das amtliche Schilddrüsenuntersuchungsprogramm will alle 300.000 Kinder der Präfektur Fukushima auf Anomalien untersuchen lassen. Pro Kind haben die untersuchenden Ärzte nur 1 bis 2 Minuten Zeit für die Ultraschalluntersuchung und übersehen dabei naturgemäß viele Auffälligkeiten. Wegen der hohen Strahlenwerte wurde der Schulsport und das Spielen im Freien für viele Kinder auf maximal 30 Minuten pro Tag eingeschränkt. Eine erste Folge ist das steigende Körpergewicht der Kinder in der Präfektur. Online könnt ihr euch weiter informieren zu dem Buch und zu der Fotoreportage insgesamt unter neureuters.de. Wir wollen jetzt Fukushima verlassen und den Gau in Japan und uns der Ukraine zuwenden mit einem Artikel von der Internetplattform Telepolis. Diese wird vom Heise Verlag betrieben. Dieser gibt unterschiedliche Computerzeitschriften raus, wie CT und dergleichen mehr, und betreibt auch diese Internetplattform für Netzkultur, für Netzfreiheit. Und hier gibt es auch einen Artikel über die Situation der AKWs jetzt in der Ukraine, nachdem die Regierung von Janukowitsch gestürzt wurde und nun es eine Regierung gibt, wo auch die Svoboda, die Nazi-Partei, mit dran beteiligt ist. Und in Anbetracht der Situation, dass auf der Krim auch die russische Armee aktiv geworden ist, da gibt es da ja unterschiedliche Gefahren, die dadurch vorhanden sind, dass AKWs in der Ukraine sind und auch das Wissen vorhanden ist, um Atombomben herzustellen. Und hierzu jetzt der Artikel. Als Beispiel dafür, wie durch einen Bürgerkrieg bei vorhandenen Atomanlagen ein nochmal zusätzliches, unkontrolliertes Risiko entstehen kann. Ukraine. Droht ein zweites Tschernobyl? Die Gerüchteküche brodelt. Das Parlament in Kiew bat die internationale Staatengemeinschaft um Hilfe für den Schutz der 16 AKWs. Der Supergau von Tschernobyl am 26. April 1986 ist noch in böser Erinnerung. Damals war bei einem vermeintlichen Sicherheitstest der Reaktor Nummer 4 des Lenin-Komplexes in Tschernobyl in die Luft geflogen und hatte sein radioaktives Material weltweit in die Luft geblasen. Sicherheitsexperten befürchten nun, dass sich die bürgerkriegsähnlichen Auseinandersetzungen in der Ukraine, die durch den russischen Einmarsch auf der Krim noch angeheizt wurden, Terroristen die ukrainischen Atomkraftwerke angreifen könnten, um eine Eskalation zu provozieren. Atomkraftwerke in der Ukraine. Trotz der Kohlevorkommen im Donetsbecken ist die Stromversorgung in der Ukraine bisher auf Atomstrom angewiesen. Zurzeit sind 16 Druckwasserreaktoren vom Typ Wasser-Wasser-Energiereaktor an 5 Standorten in Betrieb, darunter ein Forschungsreaktor in Kiew. Erst im März 2013 hatten die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung und die Europäische Atomgemeinschaft, Euratom, der Ukraine Kredite von jeweils 300 Millionen Euro zur Modernisierung ihrer maroden Nuklearanlagen zugesagt. Die bisherigen Vorfälle und Einschätzungen. Am 25. Januar 2014 besetzten Aktivisten der Bewegung Gemeinsame Sache das Ministerium für Energie und Kohleindustrie in Kiew. Der Leiter der Gruppierung, Alexander Daniljuk, erklärte dazu: Wir werden Aktivitäten zum Lahmlegen der zentralen Machtorgane fortsetzen. Der damalige ukrainische Energieminister Eduard Stavitsky ergänzte: Rund 100 bewaffnete Leute versuchten, das Gebäude unter ihre Kontrolle zu bringen. Ich kam zu ihnen und sagte, dass dem gesamten Energiesystem der Ukraine Schaden zugefügt werden könnte, wenn sie das Gebäude nicht friedlich verlassen. Sie lenkten ein, sagten aber, dass sie alle Zufahrten zum Ministerium doch noch weiter blockieren werden. Gleichzeitig warnte Stavisky vor Radikalen, die im Umfeld der AKWs in Rovno gesichtet wurden. Man habe erste rechtswidrige Handlungen von Radikalen registriert. Dies bestätigte sich am Morgen des 20. Februar 2014, als Oppositionelle das Verwaltungsgebäude auf dem Gelände des Nuklearkomplexes in Rovno besetzten, den Hauptserver und Aktenarchive anzündeten. Darüber hinaus brodelt die Gerüchteküche. Propagandameldungen werden von angeblichen Sabotageplänen dieser oder jener Gruppe wissen. Dass diese Warnungen durchaus ernst zu nehmen sind, zeigte die Lageeinschätzung des Inlandgeheimdienstes SBU vom 27. Januar 2014. Mit den Erscheinungen des Extremismus gehen vermehrte anonyme Drohungen der Sprengung von Wasserkraftwerken sowie Atomenergieobjekten einher, deren Beschädigung unvorhersehbar und verheerende Folgen für die Bevölkerung der Ukraine und der Nachbarstaaten haben könnte. Vorkommnisse rund um die Objekte des nationalen Energieversorgungssystems wirken sich negativ auf die Sicherung unseres Staates aus und stellen eine Bedrohung für dessen Funktionieren, wie auch für das Leben und die Gesundheit der Bürger dar. Am 9. Februar gab der SBU, also der Inlandsgeheimdienst, erneut eine Stellungnahme heraus. Die Antiterroreinheiten würden in erhöhte Einsatzbereitschaft versetzt, weil es eine zunehmende Zahl von Meldungen über das Verminen von wichtigen Industrieobjekten, internationale Flughäfen, Bahnhöfe, Pipelines, Atom- und Wasserkraftwerke gäbe. Nach dem Bruch des Budapester Memorandums durch die russische Intervention auf der Krim fordern nun ukrainische Radikale, das Land solle eine eigene Atombombe entwickeln. So erklärte der Abgeordnete Mikhail Golovko von der nationalistischen Svoboda-Partei: Wir haben das gesamte Know-how und wir sollten mit dem Bau solcher Waffen beginnen. Das dauert 3 bis 6 Monate und danach werden wir in einer anderen Verhandlungsposition sein. Darüber hinaus besteht die Gefahr, dass bei militärischen Kampfhandlungen ein Atomkraftwerk irrtümlich getroffen werden könnte. Verschärfter Sonderschutz. Spätestens seit dem 24. Januar 2014 wurden alle Nuklearanlagen in der Ukraine unter Sonderschutz gestellt. Dazu wurde der Objektschutz durch zusätzliche Einheiten der Innentruppen verstärkt. Dies wurde am 30. Januar von Petro Tschernow, Direktor der Abteilung für Kernenergetik und Atomindustrie des Energieministeriums, erneut bestätigt. Alle Energieanlagen der Ukraine, darunter die Wasser- und Atomkraftwerke, werden planmäßig betrieben und stehen unter verstärktem Schutz. Die diesbezüglichen Sicherheitsmaßnahmen umfassen mehrere Etappen und berücksichtigen alle möglichen Risiken. Nach der alten Janukowitsch-Regierung zeigt sich nun auch die neue ukrainische Administration besorgt. Am 2. März forderte das Parlament in Kiew die internationale Staatengemeinschaft auf, sie solle zum Schutz der Nuklearanlagen Hilfe leisten. So forderte der Abgeordnete Ryori Nymria eine Entsendung internationaler Schutztruppen. Auch russische Politiker zeigen sich besorgt. Die Sprecherin des russischen Parlaments, Valentina Matvienko, erklärte am 1. März 2014, es gibt viele gefährdete Atomreaktoren und andere nukleare Einrichtungen in der Ukraine. Wenn das Chaos anhält, werde das alle betreffen. Die Sicherheit der hochriskanten Einrichtung muss sichergestellt werden, um eine große Tragödie zu verhindern. Nach Angaben des alten Innenministeriums vom 19. Februar wurden bis dahin 1.500 Waffen, 100.000 Patronen bei der Plünderung staatlicher Waffenlager gestohlen. Betroffen war am 19. Februar ein Waffendepot in Lemberg. In der Ukraine werden Sabotage und Terroranschläge mit einer Haftstrafe von jeweils 15 Jahren geahndet, jedenfalls in Friedenszeiten. Aber angesichts der gefährlich chaotischen Situation in der Ukraine scheint gegenwärtig alles möglich. Die politischen Akteure könnten die Kontrolle über die von ihnen selbst herbeigeführte Lage verlieren. Im letzten Teil unserer Sendung wollen wir uns mit der Energiewende befassen. Hier wollen wir einerseits betrachten, wie es in Dänemark da aussieht, mit einem Artikel von dem Internetportal Telepolis. Und zur BRD, da haben wir einen Artikel aus dem Freitag vom 6. März. Und mit diesem werden wir auch beginnen. Und der heißt, immer auf die Kleinen, Ökostrom, die Energiewende. Eines der großen Vorhaben von Schwarz-Rot steht auf der Kippe. Die Konzerne kapern das Projekt und die Bürger haben das Nachsehen. Überall im Land wächst nun der Widerstand. Für Bundeskanzlerin Angela Merkel ist es eine Herkulesaufgabe, für Energieminister Sigmar Gabriel die größte Herausforderung seit der Wiedervereinigung. Die Energiewende ist angeblich das Megaprojekt der schwarz-roten Bundesregierung. Klimaschutz, bezahlbarer Strom, Versorgungssicherheit. Es sind die großen Versprechen, mit denen sich Union und SPD die Zustimmung der Bürger sichern wollen. In Wirklichkeit laufen die Regierungspläne den Interessen der Bürger diametral entgegen. Stattdessen dürfen nun die großen Konzerne abkassieren. Bisher war die Energiewende ein Projekt von unten. Jeder Bürger konnte sich eine Solaranlage aufs Dach schrauben oder sich ein Windrad in den Garten stellen. In der gesamten Republik gründeten sich in den vergangenen Jahren hunderte Energiegenossenschaften. Inzwischen haben sich mehrere Vereine, Genossenschaften und kleine Unternehmen in dem Bündnis Bürgerenergie zusammengeschlossen. Das Bündnis schätzt, dass rund die Hälfte der in Deutschland gebauten Ökostromanlagen einzelnen Privatpersonen gehören und nicht den Konzernen. Die Bürger sind eindeutig Marktführer. Doch diese Erfolgsgeschichte der Ökorevolution könnte bald ein abruptes Ende finden. Die Bundesregierung hat sich schon auf Eckpunkte zur Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes EEG verständigt. Sie lassen nichts Gutes erahnen. Anfang April will das Kabinett einen Gesetzentwurf beschließen, zum August sollen die Änderungen dann in Kraft treten. Umweltschützer sind schon alarmiert. Am 22. März wollen sie in 6 Landeshauptstädten gegen die Pläne auf die Straße gehen. Ihr Motto: Energiewende retten. Auch die Ökostromanbieter EWS, Naturstrom und Greenpeace Energy warnen vor den Reformvorschlägen der Bundesregierung. Die Bürgerenergiewende wird abgewürgt und der Markt den großen Konzernen überlassen. Der deutsche Strommarkt wird dominiert von einem quasi Oligopol aus 4 Unternehmen: E.ON, RWE, Vattenfall und EnBW. Mit Kohle- und Atomkraftwerken scheffeln sie Milliardengewinne. Deswegen haben sie auch kein Interesse an einer schnellen Energiewende. Sie wollen an den bisherigen Strukturen festhalten, fürchten neue Konkurrenten. Ökonomisch betrachtet ist es überhaupt kein Wunder, dass die Energiewende zunächst von den Bürgern angeschoben wurde. Die Konzernlobbyisten haben aber gute Kontakte in die Politik und können die Energiewende in ihre Richtung lenken. Die Abgeordneten der Großen Koalition lassen sich ohnehin gern beeinflussen. Was für die Union der Wirtschaftsstandort ist, sind bei der SPD die Arbeitsplätze. Auch die Gewerkschaften nutzen ihre engen Beziehungen zu den Sozialdemokraten, manchmal auch in Personalunion. So sitzt Ulrich Frese als Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat von Vattenfall, wurde als SPD-Kandidat in den Bundestag gewählt und hat gleich ein Bekenntnis zur fossilen Energie in den Koalitionsvertrag geboxt. Die konventionellen Kraftwerke, Braunkohle, Steinkohle, Gas, als Teil des nationalen Energiemixes sind auf absehbare Zeit unverzichtbar. Auf diesen Satz ist er stolz. Erstmals soll im Gesetz ein Ausbaukorridor für die erneuerbaren Energien festgelegt werden. Das hört sich gut an, lässt aber Umweltschützer aufschreien. Warum muss es eine Obergrenze geben? Bislang gab es nur Mindestziele. In Wirklichkeit ist ein Ausbaupfad durchaus sinnvoll. Es gibt eine verlässliche Planung. Alle können sich darauf einstellen. Das Problem sind jedoch die konkreten Zahlen, die von Schwarz-Rot vorgeschrieben werden. Wenn man von einem linearen Wachstum ausgeht, lässt sich eine jährliche Mindestwachstumsrate errechnen. Mit dieser werden jedoch in Zukunft nicht nur die bisherigen Ziele verfehlt, sie liegt auch rund 40% unter dem tatsächlichen Ausbau in der schwarz-gelben Regierungszeit. Die selbstgesteckten Klimaziele werden sich ebenfalls nicht mehr erreichen lassen. Es sei denn, in anderen Bereichen würde plötzlich deutlich mehr getan, etwa bei der Reduzierung des Autoverkehrs oder bei der Wärmedämmung von Häusern. Danach sieht es aber derzeit auch nicht aus. Die Strompläne der Regierung sind also eine Bestandsgarantie für Kohle- und Atomkraftwerke. Es kommt aber noch besser für die Energiekonzerne. Bei dem bisschen Ökostromförderung werden riesige Windparks auf See extrem bevorzugt. Und davon profitieren eigentlich nur die großen Unternehmen. Genossenschaften und einzelne Bürger können die hohen Investitionskosten nicht stemmen. Der Offshore-Wind kommt den Stromkunden teuer zu stehen. Es werden nicht nur zusätzliche Stromtrassen vom Norden in den Süden gebraucht. Die Kilowattstunde soll im Januar 2015 auch mit doppelt so viel Geld vergütet werden wie die Kilowattstunde von einem Windrad an Land. Die Regierung erklärt den Unterschied damit, dass die Windkraft auf See noch am Anfang ihrer Entwicklung stehe. Zwar ist es sinnvoll, die unterschiedlichen Technologien auch unterschiedlich zu vergüten, um sich als Industrienation nicht einseitig auf eine Energiequelle festzulegen. Trotzdem mutet es komisch an, wenn gleichzeitig bei den typischen Bürgerenergieformen der Solarkraft und der Windkraft an Land so radikal gekürzt wird. Der Photovoltaikausbau soll auf 2500 Megawatt pro Jahr begrenzt werden. Das ist gerade mal ein Drittel der jährlich installierten Leistung zwischen 2010 und 2012. Bei der Windkraft an Land wird nun eine Deckelung eingeführt, die es bei der Solarenergie schon gibt. Wird eine Obergrenze überschritten, so sinkt die Vergütung automatisch. Die Idee ist grundsätzlich nicht schlecht, doch bei einer jährlichen Anpassung wird der Bau von Windparks zu einem schwer kalkulierbaren Risiko. Die Planung dauert mehrere Jahre. Wie der Strom am Ende vergütet wird, ist zu Beginn unklar. Ein ähnliches Problem gibt es bei der sogenannten Direktvermarktung. In Zukunft sollen alle Ökostromerzeuger gezwungen werden, ihren Strom an der Börse zu verkaufen. Gerade kleine Genossenschaften oder Unternehmen tragen dabei vergleichsweise hohe Kosten und Risiken, weil sie sich dort nicht auskennen. Bislang konnten sie sich alternativ für eine feste Einspeisevergütung entscheiden. Wer ein Windrad aufstellt, bekommt 20 Jahre lang einen fixen Betrag für jede Kilowattstunde. Die Einnahmequelle ist sicher, das Risiko gering. Diese Möglichkeit entfällt künftig. Stattdessen gibt es nur noch die Direktvermarktung mit der sogenannten Marktprämie, die den Unterschied zwischen Börsenpreis und Erzeugungskosten ausgleichen soll. Ab dem Jahr 2017 soll es nur noch für Betreiber ganz kleiner Anlagen mit einer Leistung von maximal 100 Kilowatt Ausnahmen geben. Das Ganze dient angeblich der Marktintegration der erneuerbaren Energien. Der Ökostrom soll dann erzeugt werden, wenn er benötigt wird. Lohnen könnten sich dann zum Beispiel Schwachwindanlagen, die zwar insgesamt weniger Strom erzeugen, jedoch schon dann anspringen, wenn nur ein laues Lüftchen weht. In dieser Zeit ist der Börsenstrompreis tendenziell höher, weil sich die normalen Windräder nicht drehen. Ähnlich verhält es sich bei Solaranlagen, die künftig vielleicht nicht wie derzeit üblich gen Süden, sondern nach Osten und Westen ausgerichtet werden. Unklar ist jedoch, ob diese Rechnung aufgeht. Greenpeace hat das Institut für Zukunftsenergiesysteme beauftragt, diese Frage zu untersuchen. Ergebnis: Die Anlagenbauer wissen nicht, wie sich die Börsenstrompreise in den kommenden 20 Jahren entwickeln. Also werden sie versuchen, ganz wie bisher, die Zahl der erzeugten Kilowattstunden zu maximieren. Anders gesagt, die erhofften Vorteile bleiben aus. Die Möglichkeit der Direktvermarktung gibt es schon heute, alternativ zur festen Vergütung. Niemand wird daran gehindert, eine Schwachwindanlage zu bauen. Warum sollen alle dazu gezwungen werden? Die Bundesregierung schiebt die Verantwortung gerne auf die EU-Kommission und behauptet, diese zwinge sie zu der Reform. Die Kommission will zwar tatsächlich vom System der festen Einspeisetarife wegkommen, sie lässt jedoch viel mehr Ausnahmen für kleine Anlagen zu. Außerdem könnte die Bundesregierung auch auf die Pläne der EU-Kommission Einfluss nehmen, etwa über den Energiekommissar und CDU-Politiker Günther Oettinger. Streit zwischen Bundesregierung und EU-Kommission gibt es bereits in einem anderen Bereich, über die ausufernden Industrieprivilegien bei der Ökostromumlage, die die EU-Kommission begrenzen will. Konzerne mit besonders hohem Energieverbrauch zahlen statt derzeit 6,24 Cent nur rund 0,05 Cent pro Kilowattstunde, also fast nichts. Privathaushalte und kleinere Unternehmen blechen entsprechend mehr. Offiziell sollen die Industrierabatte dafür sorgen, dass die Konzerne im internationalen Wettbewerb bestehen können. Bei der Vergabe der Privilegien wird jedoch nicht systematisch geprüft, ob die Unternehmen möglicherweise auch ohne die Rabatte profitabel arbeiten können. Zudem wurden die Bedingungen für die Privilegien in den vergangenen Jahren so weit heruntergeschraubt, dass die Zahl der bevorzugten Firmen explodiert ist. Vor 2 Jahren waren es 734 Unternehmen, jetzt sind es fast 3-mal so viele. Warum sollten die neuen hinzugekommenen Betriebe vorher im internationalen Wettbewerb bestanden haben und nun sollen sie angeblich pleite gehen, wenn die Privilegien wieder verschwinden? Die SPD hat im Wahlkampf noch großmündig eine Begrenzung der Privilegien gefordert. Nun sollen diese jedoch weitestgehend erhalten bleiben. Energieminister Gabriel will das Gesamtvolumen der Rabatte um 1 Milliarde Euro reduzieren. Dann wären wir schon außerordentlich gut. Das hört sich nach viel an, ist aber ein Witz. In diesem Jahr summieren sich die Ausnahmen auf 5,1 Milliarden Euro. Faktisch geht es um die Rückkehr zum Stand des vergangenen Jahres. Damals beliefen sich die Rabatte auf 4,0 Milliarden Euro. Wo die Privilegien gekürzt werden, soll jetzt zwischen Bundesregierung und EU-Kommission ausgehandelt werden. Eins ist aber schon klar, die Deutsche Bahn und die Straßenbahnen müssen künftig mehr zahlen. Sie profitieren auch von den Rabatten, nicht weil sie im internationalen Wettbewerb stünden, sondern weil sie mit Auto und Flugzeug konkurrieren. Nun werden wohl die Ticketpreise im öffentlichen Nahverkehr steigen. Das schadet der Umwelt und den einfachen Bürgern. Aber was kümmert das die Bundesregierung, wenn es vor allem um die Interessen der großen Konzerne geht? Während in der BRD durch die Veränderung im EEG, also im Erneuerbare Energiegesetz, durch die jetzige Große Koalition zu stocken droht, gibt es ganz andere Entwicklungen in Dänemark. Hier wird die Energiewende erfolgreich umgesetzt. Es werden die CO2-Reduktionsziele sehr erfolgreich erreicht. Und hierzu wollen wir euch von der Internetplattform Telepolis einen Artikel vorstellen vom 25. Februar. Dieser heißt Energiewende, Dänemark macht es vor. Die Energie- und Klimawochenschau. Gabriel sorgt für Verunsicherung und Dänemark hängt die selbsternannten deutschen Klimaschutzweltmeister ab. In Kiel, Main, Stuttgart, Wiesbaden und Schwerin macht man sich Sorgen über den Ausbau der Windenergie. Nach den derzeitigen Plänen der Bundesregierung soll dieser an Land auf jährlich 2500 Megawatt begrenzt werden. Strittig ist unter anderem auch die Stichtagsregelung. Die Bundesregierung will die Novelle rückwirkend für alle Anlagen gelten lassen, die nach dem 22. Januar 2014 genehmigt wurden. Das sorgt in der Branche für erhebliche Verunsicherung. Wer sich derzeit Gedanken über ein neues Windkraftprojekt macht, weiß nicht, mit welchen Bedingungen er zu rechnen hat. Ebenso geht es den Banken, von denen er gegebenenfalls Kredite benötigt und die wegen dieser Unsicherheit voraussichtlich höhere Zinsen verlangen werden. Die Ministerpräsidenten von Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen und Schleswig-Holstein haben in einem Brief an Gabriel gefordert, die Frist auf Ende Dezember zu verschieben und den Deckel auf 3500 Megawatt anzuheben, was etwa 500 Megawatt über dem Niveau von 2013 läge. Mecklenburg-Vorpommerns Energieminister Christian Pegel, SPD, verweist unterdessen gegenüber der Schweriner Volkszeitung auf Gefahren, die den Bürgerwindparks drohen. Ein Zwang, den Strom selbst zu vermarkten und neue Projekte auszuschreiben, könne Bürgerwindparks spürbar erschweren. Für die Akzeptanz der Energiewende sei aber enorm wichtig, dass die Nachbarn der Anlagen einen unmittelbaren Nutzen haben. Sein Land wolle daher Investoren in Wind- und Solarparks gesetzlich dazu verpflichten, den Bürgern der Anliegergemeinden und den Kommunen Beteiligungen von 20-25% anzubieten. Der Zwang zur Selbstvermarktung erscheint im Übrigen schon deshalb überflüssig, da nach Angaben des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft 2013 schon insgesamt rund die Hälfte des Ökostroms und sogar 70% des Windstroms direkt vermarktet wurden. Kritik etwas anderer Art hat der Bundesverband für Energie- und Wasserwirtschaft, BDEW, an den Plänen der Bundesregierung. In dem Verband sind die großen Energiekonzerne und die Stadtwerke zusammengeschlossen. Entsprechend begrüßt man das Vorhaben, den Ausbau der nicht gerade geliebten Konkurrenz abzubremsen. Allerdings verweist man darauf, dass das Potenzial der Wärmenutzung für die Energiewende vollkommen brach liegt. Insbesondere könnte die Biomasse besser genutzt werden, so der BDEW, obwohl sie, in der Regel handelt es sich um Biogasanlagen im ländlichen Raum, nur 8,1% der installierten Leistung unter den Erneuerbaren ausmacht, trägt sie nach den neuesten BDEW-Zahlen 26,3% zum Ökostromaufkommen bei. Die Auslastung der Anlagen ist also viel größer als im Falle der Solar- oder auch der Windkraftanlagen. Photovoltaik bringt es auf knapp 1000, Wind an Land auf weniger als 2000 Volllaststunden. Deutschlands erster Offshore-Windpark Alpha Ventus hat es bisher auf durchschnittlich rund 4200 Volllaststunden im Jahr gebracht. Das Jahr hat 8760 Stunden. Die bei der Stromproduktion von Biogasanlagen anfallende Wärme wird nicht immer und vor allem nicht immer optimal genutzt. Am besten wäre es, Biogas in dezentraler Kraft-Wärme-Koppelung zu verstromen. Wenn diese Anlagen mit ausreichend Wärmespeicher verbunden sind, können sie dann betrieben werden, wenn es Strombedarf gibt. Nimmt man als Wärmespeicher Wassertanks, dann können diese außerdem noch Stromspitzen abfangen, indem das Wasser durch überschüssigen Strom erhitzt wird. Solche Konzepte, wie sie seit einigen Jahren in Dänemark verfolgt werden, wo schon seit den 1990er Jahren nur noch dezentrale Kraft-Wärme-Anlagen als Neubauten zugelassen sind, machen allerdings nur Sinn, wenn der Markt nicht mit Grundlaststrom aus schwerfälligen AKW- und Braunkohlekraftwerken überschwemmt wird. Ob der BDEW tatsächlich derartige Lösungen im Sinn hat, bleibt offen. Seine Vorsitzende Hildegard Müller fordert nur allgemein, beim Thema Energiewende den Wärmemarkt mehr ins Zentrum der Debatte zu rücken. Und weiter, das Potenzial, das hier zum Energiesparen und zur Minderung der CO2-Emissionen gehoben werden könnte, ist enorm. Beispielsweise können Biogas und Bioerdgas im Wärmemarkt viel Positives bewirken. Doch die von der Bundesregierung mit der EEG-Reform nunmehr geplanten Regelungen sind nicht geeignet, die flexiblen Einsatzpotenziale von Biogas zu unterstützen. Im Gegenteil, mit ihrer Umsetzung würde der weitere Ausbau von Biogasanlagen zur Stromerzeugung zum Erliegen kommen. Und zu guter Letzt die gute Nachricht der Woche. Dänemarks Parlament hat beschlossen, dass künftig alle 5 Jahre ein neues Treibhausgasreduktionsziel für die folgende Dekade festgelegt werden soll. Ein unabhängiger Expertenrat soll Regierung und Parlament bei der Wahl der geeigneten Maßnahmen beraten, berichtet die Internetplattform Business Green. Das Land wird derzeit von einer sozialdemokratischen Minderheitsregierung geführt. Für das neue Gesetz gab es jedoch auch von der Sozialistischen Volkspartei, der linkssozialistischen Rot-Grünen Einheitsliste und der rechtspopulistischen Volkspartei Zustimmung. Die starken Rechtsliberalen stimmten jedoch dagegen. Mit dem Gesetz wird auch das Ziel fixiert, den Ausstoß an Treibhausgasen bis zum Jahre 2020 um 40% gegenüber dem Niveau von 1990 zu vermindern. 28,4% sind bereits erreicht. Das sind einige Prozentpunkte mehr, als bisher hierzulande erreicht wurden. Das ist durchaus beachtlich, denn Deutschlands Ergebnis wurde zu einem erheblichen Teil durch die Deindustrialisierung Ostdeutschlands und die Modernisierung des dortigen Wohnungs- und Kraftwerkbestandes erreicht. Dänemarks Industrie hat hingegen keinen vergleichbaren Wandlungsprozess durchgemacht. Dort wurden Emissionen durch den Ausbau der Kraft-Wärme-Koppelung und erneuerbarer Energieträger reduziert. 2012 lieferten sie bereits 43% des Stroms. Rund ein Drittel des Bedarfs an elektrischer Energie wird dabei allein schon durch die zahlreichen Windkraftwerke gedeckt. 2013 war, wie berichtet, ein Rekordjahr für die dänische Windenergie. Im Dezember lieferten Windräder über den ganzen Monat gemittelt 54,8% des Stroms. Damit rückt bereits das offizielle Ausbauziel für 2020 in greifbare Nähe. Bis dahin soll der übers Jahr gemittelte Windanteil an der Stromversorgung auf 50% anwachsen. Nach den Daten von Eurostat ist Dänemark das einzige EU-Mitgliedsland, das netto Primärenergie exportiert. Allerdings ist das bisher vor allem auf seine für die Landesgröße sehr umfangreiche Ölförderung zurückzuführen. Die dänischen Felder unter der Nordsee haben jedoch wie die britischen ihr Fördermaximum längst überschritten, was sich unter anderem in der raschen Abnahme der dänischen Exporte niederschlägt. Von 2002 bis 2010 hat sich der Umfang der Nettoexporte um rund 60% vermindert. Die dänische Energieunabhängigkeit, die dem Land bisher ein komfortables Wachstum und eine stabile Währung beschert hat, ist also inzwischen gefährdet. Abhilfe könnte der rasche Ausbau der erneuerbaren Energieträger sein, der unter den rechtsliberalen Regierungen im ersten Jahrzehnt ins Stocken geraten war. Neben der Windenergie spielt auch der Einsatz von Biomasse in den Blockheizkraftwerken eine große Rolle. Solarenergie hat hingegen bis vor kurzem nur einen geringen Beitrag geliefert. Doch das beginnt sich gerade zu ändern. Der Preisverfall macht Photovoltaik auch im Norden inzwischen attraktiv. Kurze Sommernächte sorgen dafür, dass übers Jahr gemittelt die Erträge durchaus mit vielen Gegenden in Deutschland vergleichbar sind. Mehr noch als hierzulande konzentriert sich der Ertrag auf die Sommermonate und macht damit die Solarenergie zu einer idealen Ergänzung zur Windenergie, die überwiegend in der dunkleren Jahreshälfte anfällt. 2012 hatte die Einführung einer Möglichkeit, den Stromzähler rückwärts laufen zu lassen, zu einem Boom von Kleinanlagen geführt. Deren Besitzer konnten so ihren überschüssigen Strom zum Endverbraucherpreis von rund 28 Cent pro Kilowattstunde an den Versorger verkaufen. Inzwischen wurden die Einspeisevergütungen für Kleinstanlagen jedoch unter das deutsche Niveau, derzeit zwischen 9,38 bis 13,55 Cent pro Kilowattstunde, abgesenkt. Interessanterweise werden aber größere Anlagen, die von mehreren Eigentümern genutzt werden, deutlich besser gestellt, um Gewerbebetreibenden und Hausgemeinschaften Anreize zu geben. Außerdem wollen wir euch noch auf Demonstrationen, die am 22. März in 7 Landeshauptstädten stattfinden werden, hinweisen für die Energiewende. Und zwar in Düsseldorf, Hannover, Kiel, Mainz-Wiesbaden und in Potsdam. Also Potsdam wäre jetzt die Landeshauptstadt, die am nächsten von Halle aus liegt. Und es wird nicht nur diese Demonstrationen am 22. März geben, sondern es ist auch für Anfang Mai eine Großdemonstration unter dem Motto Energiewende nicht kentern lassen geplant in Berlin. Und alles Weitere findet ihr online unter energiewende-demo.de. Das war der linke Medienspiegel im März, online unter medienspiegel.blogsport.de und tschüss.